Ich habe einen Hass auf das Publikum. Ich schwör's, ich schau mich nicht einmal um, wenn ich hier auf dem Podium stehe und notgedrungen hinuntersehe. Natürlich, jetzt schreien sie sofort drauf, oho, was soll ich mir tun, es ist trotzdem so. Und wenn sie auch schreien, dass die Ohren mir klingen, sie können mich ja doch nicht zur Liebe zwingen. Sagen Sie mir lieber, meine Herren und Frauen, warum soll ich ja hinunterschauen? Und wenn ich schon schaue, was kann ich schon sehen? 2 Dutzend Damen wie der Frühling so schön. Und wenn sie so schön sind wie Sonnenschein, was habe ich davon? Sie sind doch nicht mein. Und wenn sie auch alle die meinigen wären, kann ich 2 Dutzend Damen ernähren? Ganz abgesehen davon, dass doch nur den Türken gestattet ist, mehrfach als Gatte zu wirken. Kurz, wegen der Damen, das wird man gestehen, habe ich keinen Grund hinunterzusehen. Beteter also wegen der Herren? Sehen Sie, die habe ich doppelt gern. Man muss nur sehen, wie sie unten sitzen, indes ich versuche, mit dem Wissen zu blitzen. Bei Offizieren und Adelssprossen bin ich von vornherein doch schon erschossen. Ich bin doch kein winziges Wickelkind. Bild ich mir ein, die Herrschaften sind meinetwegen hereingekommen, weil sie von meinem Geist vernommen. Ich weiß, was ich weiß. Adel und Militär, die lockt nur der Sex und der Liebesdurst her. Und selbstverständlich bei so einem Durst sind einem die schönsten Gedichte wurscht. Ich kann mich zerreißen, umsonst ist der Milon. Die Herren interessiert die Kollegin Y. Das macht die Kollegin im Handumdrehen so. Bisweilen mit der Stimme, aber gewöhnlich mit dem Trikot. Da sitzt so ein Edler beim Pommer im Unter und schaut auf die Bühne. Und die Kollegin schaut hinunter und dann schaut die Kollegin hinunter. Und der Herr schaut hinauf und dann geht sie ab und ich trete auf. Ausgerechnet Gedichte vortragen. Unten hört man die Herzen noch schlagen, das Blut ist siedet, der Puls ja hämmert. Und ich, wie stehe ich dann da, belämmert? Was bleibt mir dann übrig? Ich drehe mich um und habe einen Hass auf das Publikum. Vielleicht bin ich auch ungerecht. Vielleicht spreche ich vom Adel nur schlecht, weil ich mich kränkt, dass vor 500 Jahren meine Ahnen nicht auch schon Raubritter waren, sondern vielmehr, wenn die Raubritter raubten, billige Rüstungen ihnen verkauften. Und meine Stellung zum Militär rührt vielleicht von dem Umstand her, dass, wie ich zur Assentierung gekommen, man gelacht hat und mich nicht genommen. Vielleicht hat der Neid den Charakter verdorben. Ich wäre ganz gern als General gestorben. Warum? General Grünbaum sicher kein Honig. Napoleon war doch auch kein Adonis. Und ob man aus Korsika oder aus Mähren, das kann doch die innere Kriegskunst nicht stören. Wo steht denn geschrieben, man soll mir das nennen, dass ich keine Schlacht hätte gewinnen können? Mit einem Wort, es hat den Schein, ich sage nicht, es ist so, aber es könnte ja so sein, dass ich das Militär und den Adel aus innerer Missgunst ungerecht tadel. Dann hätte ich doch aber die Bürgerlichen sicher aus meinem Hasse gestrichen. Denn wenn ich auf Titel nur neidisch bin, dann hat doch der Bürgerhass gar keinen Sinn. Machen wir es kurz. Was braucht mit Gefühl nicht noch lange Verstecken zu spielen? Sie sind doch gescheit und nehmen es nicht krumm. Ich bin auch kein Freund vom Bürgertum. Die Herrschaften, die aus den Bürgerkreisen dem Kabarett die Ehre erweisen, sie mussten sich gerade vom Geschäfte loswinden. Jetzt sind sie da, um Erholung zu finden und amüsieren sich auf ihre Weise. Auf jegliche Art, aber nur nicht leise. Da kann ich zum Beispiel auch Herren begrüßen, die nie die Gewohnheit haben zu niesen. Aber gerade wenn ich auf dem Podium stehe und eine zarte Pointe drehe und immer leiser und leiser spreche, damit ich die Wirkung des Witzes nicht breche und plötzlich dann mache eine Pause ganz fein, dann niest mir der Herr mitten hinein. Man glaubt, dass die Häuser der Nachbarschaft brennen. Ein Niesen, das nicht mehr ein Niesen zu nennen und das, wenn der Herr sich nicht weniger begnügte, für sämtliche Schnitzen von Deutschland genügte. Natürlich, dann bin ich mit meiner Predigt und meiner gesamten Lyrik erledigt. Und während das Niesen noch um sich greift, stehe ich hier oben eingeseift. Ich kann doch die Verse nicht lauter blasen als 250 rebellische Nasen. Weil Schiller geschrieben, den Kampf mit dem Drachen brauche ich doch nicht viel von dem Kampf mit dem Rachen. Ich kriege ja doch schließlich die Gas nicht dafür, dass ich mit Drachenkatan konkurriere. Ich könnte ja noch vieles mehr erzählen, allein wozu, was soll ich sie quälen? Ich hoffe, mit den vorhandenen Gaben in den Schlagen bewiesen zu haben, dass mein Prinzip nicht gar so dumm, ich habe einen Hass auf das Publikum. Hiermit könnte ich schließen für heute mein Gedicht. Allein so ein Esel bin ich doch nicht. Wer garantiert mir, dass meine Reime vom Hass gegen das Publikum nicht im Keime mir jeden Applaus zum Schluss untergraben? Wenn ich jetzt schließe, kann die Ehre ich haben, dass einige von den erregten Gemütern mit Tischen meine Stellung erschüttern. Das wäre doch töricht. Habe ich das nötig? Ich habe doch noch andere Schlüsse vorrätig. Darum sage ich jedem, der sich beklagt, ich habe alles im Spaß gesagt. Niemand soll drüber geraten in Hitze, alles, was ich gesagt habe, waren Witze. Ich wollte das Publikum nicht beleidigen, im Gegenteil, ich will es verteidigen, schon deshalb, weil ich innerlich klug bis zum letzten Atemzug. Und dass ich nach vielen Jahren mal sterben, dann will ich es meinen Kindern vererben, oh seid wie euer Vater nicht dumm, er liebte fanatisch das Publikum. Meine Verehrten, Sie haben vielleicht in unseren Kabarettvorträgen die seriöse literarische Note vermisst. Ich auch. Aber diese Misere ist ein Resultat der absteigenden Bewegung, die das deutsche Kabarett gezwungen durch seine lärmenden, sekttrinkenden Besucher überhaupt vollführt. Jedes Publikum hat das Kabarett, das es verdient. Herr, verzeihe uns, aber wir wissen, was wir tun. Au revoir, meine Herrschaften.